einzige Glut mir brennt und glüht. Fug und Minne, viel und mächtig, blüht mir den Mut auf. Wie auch lacht und lügt, Lüster lächt sich nach euch, und einer muss mir liegen.